Erster König Ahasveros forderte Steuern von allen Bewohnern seines Reiches, wobei er sowohl das Festland als auch die fernen Inseln im Meer berücksichtigte. Zweiter: Alle Berichte über die Macht des Königs und die besondere Ehre, die er Mardochai gab, sind in den Geschichtsbüchern der Könige von Medien und Persien dokumentiert. Dritter: Der Jude Mardochai war der wichtigste Beamte nach König Ahasveros, weshalb er bei den Juden hohes Ansehen genoss und bei seinen Volksgenossen sehr beliebt war. Er bemühte sich ständig um das Wohl seines Volkes, während er sich gleichzeitig für die Sicherheit aller seiner Verwandten einsetzte.